Tor, sich selbst zu überzeugen. Er gibt den Strafstoß. Hey, jetzt kriegt er einen Elfmeter. In der Form macht er den blind. Nein! Ich habe immer gesagt, aus dem wird nie einer. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Was soll man sagen? Kompletter Irrsinn am Montagabend. Portugal kommt mit Mühe und Not zu einem 1:1 gegen den Iran. Spanien in letzter Sekunde zu einem 2:2 gegen Marokko. Vorher hätte man gedacht, das werden zwei Selbstläufer, aber nix da. Pustekuchen. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht Michael Färber. Hallo Michael. Ja, hallo zusammen und es war in der Tat ein absolut aufregender Abend, wobei Cristiano Ronaldo sicherlich eine kleine Ausrede hatte, dass er den Elfmeter nicht gemacht hat. Ich meine, wer nicht vernünftig schlafen kann, die iranischen Fans hatten vor seinem Hotelfenster da irgendeine Party gefeiert. Und In der Tat, bis er am Hotelfenster erschien, eine Geste machte, dass er doch jetzt schlafen möge, ein kurzes Winken in die Menge und die Iraner haben einfach weiter gefeiert. Das ist ja schon ein bisschen frech, ne? Aber hat offenbar Wirkung gezeigt. Und die WM ist kein Ponyhof. So. Ronaldo jedenfalls scheitert vom Elfmeterpunkt, macht den Messi sozusagen. Der hatte ja gegen Island verschossen. Jetzt scheitert auch Ronaldo dazu noch. Hat er sich so eine Pseudotätigkeit geleistet in der 82. Minute. Und ganz spät gab es noch den Ausgleichstreffer der Iraner zum 1:1, 90. plus 3 und in der 90. plus 5 hatte Iran sogar noch die Riesenchance zum Siegtreffer. Sie treffen nur das Außennetz, aber man muss sich das vorstellen, wäre dieser Ball drin gewesen, wäre Portugal raus. Ronaldo, der Mann, der dieses Turnier bis jetzt dominiert hat, das Gesicht der WM, wäre nicht mehr Teil des Turniers. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Andererseits die Spanier, wow, die haben auch ziemlich gezittert gegen Marokko. Es war ein unglaublich dramatisches Spiel. Bis in die Nachspielzeit hinein stand es 2:1, ja, für Marokko. Nochmal, unglaublich. Nochmal sacken lassen. Und erst auch in der dritten Nachspielminute gab es den Ausgleich durch einen Hackentreffer per Videobeweis, mal wieder. Das wirklich Erstaunliche ist nur, dass gerade die Altvorderen im spanischen Team sich einige Böcke geleistet haben. Ja, also man konnte seinen Augen im Grunde nicht trauen. Andres Iniesta, wahrscheinlich der einzige Spieler auf der Welt, der noch passsicherer ist als Toni Kroos, spielt so ein ganz merkwürdiges Ding, das Ramos in Verlegenheit bringt. Ballverlust, Gegentor. Irre, sieht man sonst nie. Genauso Sergio Ramos selbst, der ist vielleicht der kopfballstärkste Abwehrspieler, den wir auf diesem Planeten haben, verliert das Kopfballduell vor dem 1:2. Also man denkt sich fast, wäre er mal lieber in den Urlaub gefahren, statt zur WM. Ja, ein Lied hat er ja schon, ne? Ramos a la Playa. Oh, bitte. Kennst du eigentlich einen meiner Lieblings-WM-Songs? Lass hören. Dann macht es bumm, dann fällt dein Tor und alle schreien Müller vor. Der könnte nebenbei gesagt auch mal wieder treffen. Der Müller Thomas, ne? In der Tat. Ja. Ich würde mir natürlich in erster Linie wünschen, dass er ein Remake von der Gerd-Müller-Scheibe macht. Dann macht es bumm, aber... Nein, du hast natürlich recht, womit wir schon bei den Deutschen sind. Im DFB-Lager war am gestrigen Montag Ruhetag. Trotzdem wird natürlich eifrig diskutiert über die Aufstellung. Gegen Schweden standen zum Ende ja nur noch drei Weltmeister auf dem Feld. Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Bundestrainer, dass Joachim Löw, im Turnier jetzt wirklich an der Transformation dieser Mannschaft arbeitet. Und es könnte vielleicht sogar den nächsten Weltmeister treffen, der aus der Startelf fliegt nach Sami Khedira und Mesut Özil. Klingt nach einem Umbruch während des Turniers und das hätte sogar schon ein bisschen Charme, weil die Jungs von 2014, unsere Weltmeisterjungs, in der Tat ein bisschen Form, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen vermissen lassen. Vielleicht kann ich die schlechteste Variante. Ja, trotzdem... der Spieler, der jetzt aktuell immer mehr so ins Reich der Fragezeichen rückt, Thomas Müller, der war sonst immer gesetzt und das ja nicht ohne Grund. Wenn ich an Thomas Müller denke, sehe ich Halbräume, die er besetzt, denke ich an verrückte Sachen, denke ich an unglaubliche WM-Tore. Ich meine, WM ist eigentlich sein Turnier, die Weltmeisterschaft. Zweimal teilgenommen, jeweils 5 Tore erzielt, das muss man erstmal machen. Momentan sieht es allerdings ein bisschen mau aus. Ja, also seine Auftritte sind, sagen wir es mal, so ein bisschen unglücklich. Trotzdem schlage ich mich eigentlich lieber auf die Müller-Befürworter, genauso wie unser Nationalmannschaftskorrespondent Daniel Berg. Wir haben am heutigen Dienstag ein kleines Pro und Contra bei uns in der Morgenpost und ich konnte seine Argumentation da sehr gut teilen. Er ist der Meinung, Müller ist nach wie vor unverzichtbar mit seiner Erfahrung, auch mit seinem Führungsstil. Und wer ihn gegen Schweden gesehen hat, der Mann ist von vorne nach hinten, von links nach rechts gelaufen, hat dirigiert seine Mitspieler, hat korrigiert, hat Räume zugelaufen, war auch defensiv einfach unglaublich engagiert und hat so den Ton auch gesetzt. Und die Frage ist dann natürlich auch noch, was hättest du für eine Alternative? Viele sagen, Julian Brandt wäre vielleicht eine Option. Definitiv. Und da sind wir auch schon beim Taumeln, weil bei mir schlagen so ein bisschen zwei Herzen in der Brust. Zum einen, Thomas Müller aus der Startelf nehmen geht gar nicht. Der ist eigentlich immer für irgendeine Verrücktheit gut. Die Frage ist nur, wann war die letzte Verrücktheit? Ist schon ein Weilchen her. Vielleicht macht so eine kleine Pause doch Sinn. Was war das jetzt? Da ist gerade die Blitztabelle reingeflattert. Ich gucke noch mal kurz drauf. Ja, Deutschland ist immer noch vor Schweden auf Achtelfinalkurs. Blitztabelle. Ich habe überhaupt keinen Knall gehört. Naja, vielleicht gibt es ja ein deutsches Torgewitter gegen Südkorea. Boah, Herr Färber, das war aber jetzt schon wieder ein bisschen unterirdisch. Das passt aber perfekt zu Argentinien, denn gewinnt der Argentinier nicht, heißt es Bye-bye Messi. In der Tat. Und auch in Argentinien geht's vorrangig um die Aufstellung momentan. Es heißt, der Trainer Jorge Sampaoli heißt der gute Mann. Ja, das ist der Mann mit den tätowierten Armen. Einer der Männer mit den tätowierten Armen. Es heißt, der Mann sei so ein bisschen entmachtet worden durch die Führungsspieler um Messi. Mascherano, Di Maria sollen da auch ein Wörtchen mitreden. Und angeblich machen die Jungs inzwischen die Aufstellung. Und Sampaoli ist ja ein besserer Animateur geworden. Habe ich schon mal gehört. Kenne ich. Die Mannschaft begehrt ein bisschen gegen den Trainer auf, versucht sich zusammenzuraufen. Hey, 1974, die deutsche Mannschaft, Beckenbauer, Hoeneß und Co. Das hat ja immerhin zum Titel gereicht. Ja, da ist das Problem, weil den Geist von Malente, den haben die Argentinier nicht. Wollen wir so hoffen. Wie sie mit ihrer neuen Ausrichtung zurechtkommen, das sehen wir heute Abend ab 20 Uhr. Dann geht's gegen Nigeria und parallel haben wir die Paarung die Isländer. Island gegen Kroatien, wobei die Kroaten schon angekündigt haben, sie wollen sich ein bisschen schonen. Also ein paar Leistungsträger, Mandzukic, Modric, werden wohl ein Päuschen bekommen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Und schon am Nachmittag ist unser Herthaner Matthew Lecky wieder im Einsatz gegen Peru. Da sieht es ein bisschen eng aus. Australien braucht unbedingt einen Sieg. Und gleichzeitig die Schützenhilfe von den Franzosen, wobei die ja wiederum schon angekündigt haben, die spielen gegen Dänemark. Nein. Sie werden nicht zurückziehen, sie werden 100% geben. Sie wollen den Dänen überhaupt nichts schenken. Wollen wir es mal hoffen für Matthew. Man muss allerdings sagen, die Australier ziehen alle Register, die lassen nichts unversucht. Zumindest im Fall von Australiens Torhüter. Großkick des Tages. Matthew Ryan heißt der gute Mann. Und der hat nicht weniger als 27 Familienmitglieder eingeflogen nach Russland. Das geht von seinem Großvater, der ist Anfang 70, bis zu seinem dreijährigen Cousin. Er sagt, das zahle ich alles gern aus eigener Tasche. Das ist ein Erlebnis, das werde ich nie wieder haben. Das möchte ich gerne mit meiner Familie teilen. Da frage ich mich natürlich, also wieso ist das bei den Deutschen nicht so? Toni Kroos zum Beispiel kann sich nicht mal leisten, dass sein einziger Bruder Felix eingeflogen wird. Ja, das glaube ich hat auch einen ganz profanen Grund. Der Felix muss ja morgen trainieren. Union startet in die Vorbereitung und er hat schon getwittert. Felix Groß, oh Gott, ich habe um 16.30 Uhr Training. Wird er dann wohl am Mittwoch das Spiel der deutschen Mannschaft, das um 16 Uhr beginnt, nicht sehen können? Tja, Felix Groß, wäre er Mann zum HSV gewechselt, ne? Ja, absolut. Wobei, ist vielleicht auch nicht die große Nummer. Die trainieren gar nicht erst, weil die überhaupt keinen vernünftigen Platz mehr zur Verfügung haben. Haben wir denn noch ein bisschen Platz? Ich denke nicht. Na dann. In diesem Sinne. Bis morgen in eurem Lieblingspodcast. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.